Find this podcast and others like it at the number one new media network, Podshow.com. Better, faster, stronger. And now with new minty fresh scent. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Blogcast von blog.über.de. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Blogcast von blog.über.de. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Ausgabe mittlerweile. Nach einer dreiwöchigen Sommerpause heißt es nun endlich wieder Hallo und herzlich willkommen zum blog.über.de Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge vom blog.über.de Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe des blog.über.de Podcast. Wir begrüßen Sie herzlich zu unserer siebten Folge des blog.über.de Podcast. Ja, hallo, die achte Ausgabe vom blog.über.de Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neunten Ausgabe des blog.über.de Podcast. Herzlich willkommen zur Jubiläumsausgabe des blog.über.de Podcast. Ihr hört die zehnte Ausgabe. Hallo und herzlich willkommen zur elften Ausgabe des blog.über.de Podcast. Ich bin René. Und ich bin Stefan. Herzlich willkommen zur 12. Ausgabe vom Blogcast von blog.über.de. Wir hoffen, ihr habt ein wunderschönes Weihnachtsfest gehabt, wurdet reich beschenkt und seid zufrieden mit euren Geschenken. Ja, der Festtagsschmaus hat hoffentlich auch geschmeckt. Und wie immer, hier ist Stefan und einer darf nicht fehlen, hallo René. Hallo. Ja, das war ja mal was. Ihr habt sicher gemerkt, wir haben diesmal die Rollen getauscht. Diesmal durfte ich mal ran. Wir haben festgestellt, immer begrüßt René euch. Und der andere Punkt ist, mir ist die Zeit ein bisschen knapp geworden über die Weihnachtsfeiertage, deswegen bin ich heute auch ein bisschen unvorbereiteter als sonst. Naja, da werden jetzt viele sagen, so wie sich das anhört, seid ihr immer unvorbereitet. Ja, da werden wir heute mal zeigen, wie es ist, wenn man richtig unvorbereitet ist. Das wird eine Top-Sendung heute. Ja. Ja, wir haben schon erwähnt, Weihnachten ist vorbei und ja, wie war es bei dir, René? Ja. Schön mit der Familie gefeiert. Ja, ich habe die Waage erstmal zurückgestellt. Den Zeiger, der ist jetzt erstmal im Minusbereich, damit man sich nicht so schlecht fühlt. Der ist abgebrochen. Ja. Und ja, nee, war mal sehr entspannt. Also wie gesagt, ich habe nichts gemacht, außer Weihnachten gefeiert. Und deswegen auch keine Sendevorbereitung. Und ich bin dir sehr dankbar, Stefan, dass du das diesmal übernommen hast. Naja, ich habe mir zumindest große Mühe gegeben. Weil ich war ja auch Heiligabend unterwegs mit der Familie und habe dort ordentlich Geschenke ausgepackt. Ja, und jetzt liegt alles hier. Süßigkeiten ohne Ende und so weiter, du weißt ja. Mhm. Ja. Aber wenn ihr noch ein bisschen Weihnachtsstimmung haben wollt, unsere Blogger haben natürlich dafür gesorgt, dass auch im Blog einige Weihnachtsbeiträge enthalten sind. Hier mal ein kurzer Überblick, es ist nicht viel, aber vielleicht interessant zu lesen. Beitrag Nummer 1069, dort geht es, habe ich sogar geschrieben, um meine Amazon-Bestellung, die rechtzeitig vor Weihnachten zum Glück noch eingetroffen ist. Dirk hat im Beitrag 1052 allen Berlinern eine schöne Weihnacht gewünscht. Er war dort am Lehrter Bahnhof, glaube ich, hat dort den großen Weihnachtsbaum fotografiert. Und ein schönes Weihnachtsgedicht dort mit aufgeschrieben. Warte mal, hat er das selber gedichtet eigentlich? Das weiß ich nicht. Das kann ich dir gar nicht sagen. Vielleicht kann Dirk ja entweder sich nochmal melden oder irgendwie das noch ergänzen. Ja, wenn man interessant. Ob er das selbst gemacht hat. Genau, Manu war unterwegs in Beitrag 1056 und hat die wunderschönen Sonnen... Aufgänge oder Sonnenuntergänge, was es auch genau war, weiß ich nicht mehr, fotografiert. So schöner roter Himmel, sieht wirklich fantastisch aus und ja, so ist das halt, wenn kein Schnee liegt und das sind schöne Impressionen. Könnt ihr gucken, Beitrag 1056. Dirk hat seine neue PlayStation ausprobiert, seine PlayStation Portable und war wieder mal am Hauptbahnhof um Mitternacht. Das könnt ihr euch nachlesen im Beitrag 1030. Dort ist, glaube ich, auch noch ein Bild vom Hauptbahnhof mit Tannenbaum zu sehen. Ich habe fast das Gefühl, wenn man Dirk mal persönlich treffen will, dann braucht man einfach nur zum Hauptbahnhof fahren. Ja, der Eindruck entsteht leicht, ne, wenn man das so hört. Nein, aber keine Sorge, kann ich gleich entkräften, das Argument, weil ich war ja auch mit Dirk unterwegs. Und das könnt ihr nachlesen im Beitrag 1027. Ein Adventssamstag am Alexanderplatz, da war ich mit Dirk im Kino und bin danach noch so über den Alexanderplatz und nähere Umgebung gewandert. Ja, und es war sehr, sehr schön mal wieder. Ja, und René, du hast ja auch zum Thema Weihnachten oder Nikolaus ein bisschen was geschrieben. In Beitrag 1012 ging es um deinen Nikolaus und deine Rückenschmerzen. Ja. Was war denn da los? Der Leo ist einfach viel zu schwer geworden mittlerweile. Und ich hatte in dem Beitrag auch geschrieben, dass ich zum Nikolaus ein PlayStation Portable Spiel bekommen habe, aber gar nicht im Besitz einer PlayStation bin. Und hatte ja schon insgeheim gehofft, dass zu Weihnachten sich da was tut. Ja, und dann wurde es richtig spaßig, denn unter dem Weihnachtsbaum lag eine PlayStation Portable, aber ihr fehlte der Akku, das heißt, sie war nicht zu benutzen. Das heißt, ich musste den 24., 25. und 26. durchhalten, ohne die PlayStation und die zwei weiteren Spiele, die ich dazu bekommen hatte. Und als ich am 27. dann sehr zeitig mit Julia zum Mediamarkt gefahren bin und wir einen Akku bekommen haben, der fehlte, haben wir dann festgestellt, nachdem wir aus Mediamarkt wieder raus waren und den Akku aufgeladen hatten, dass die PlayStation gar nicht funktioniert hat. Also sind wir nochmal zum Mediamarkt gefahren. Ja, und also da haben sich die Sachen, die umgetauscht wurden, auch gestapelt und ich bekam dann eine PlayStation von irgendjemandem, der die wahrscheinlich nicht haben wollte. Und du hast dann bestimmt die Pink-Edition bekommen. Ja, die Pink, ne? Nein, aber jetzt, es funktioniert jetzt alles und ja, das hat mir natürlich auch ein bisschen, oder hat mich ein bisschen Zeit gekostet, denn ich musste 3 Tage PlayStation Portable spielen nachholen. Hm. Hast du denn an Heiligabend, als du die Geschenke gesehen hast, sofort geahnt, da ist die PlayStation drin? Das war auch noch eine lustige Geschichte. Der Leo hat die Geschenke verteilt und ich habe einen großen Kasten gesehen und war der Meinung, dass das der Kasten ist, den wir für Leo eingepackt haben und sagte zu Leo, hier, nimm mal den großen Kasten, hol den mal vor und verteile den mal. Weil eigentlich wollte ich, dass er gleich eine große Kiste aufmachen kann. Und als wir aufs Schild gucken, stand da zufällig mein Name drauf und das war auch die Kiste, in der die PlayStation drin war. Na, also ich hätte ja gedacht, Julia veräppelt dich noch ein bisschen und legt die PlayStation noch irgendwo hin, wo also, sie nicht sofort findest. Sie hat mich ja fast veräppelt, auch wenn sie es nicht wirklich wollte. Also sie hat auch ein ganz schlechtes Gewissen deswegen gehabt, wegen dem Vorfall. Ja, weil ich, wie gesagt, tagelang auf das Gerät starren musste und es nicht benutzen konnte. Aber sie hat auch aus Sympathie ihr Weihnachtsgeschenk, was sie von mir bekommen hat, erst benutzt, als ich die PlayStation dann anschalten konnte das erste Mal. Jetzt musst du nur verraten, was es war. Das Spiel? Nein, Julias Geschenk. Ja, das war auch ein Spiel. Und zwar, na, was spielen Frauen lieber oder am liebsten? Puppenstube. Alles klar. Puppenstube? Und, die ja, Sims. Genau, digitale Puppenstube. Ja, an dieser Stelle möchte ich mal Maite recht herzlich grüßen, weil die spielt das, glaube ich, auch. Ja, ist auch wirklich ein Frauenspiel. Da fällt mir noch einer ein, der es sehr gern spielt. Der hat, glaube ich, auch seine Liste ins Netz gestellt. Ja. Ja, ein Frauenspiel. Eben. Man kann auch sehr schöne Filme mitmachen. Also da aus der Erfahrung, kann ich aus meiner Erfahrung berichten. Ich habe damit auch schon Filme gemacht, aber die werde ich nicht zur Verfügung stellen, weil die sind dann doch privater Natur. Mhm. Erotikfilme waren es nicht. Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Wir haben Pornos mit den Sims gedreht. Ja. Gut, ja, aber ich würde sagen, wer die Pornos mit den Sims dann doch mal sehen möchte, der kann uns ja eine Mail schicken. Kontaktieren. Ja, genau. Schickt uns eine Mail an blog@jubel.de. Stichwort Porno. Genau. Es wird sofort gefiltert. Und an René weitergeleitet. Oder ihr könnt das Kontaktformular nutzen im Blog, beziehungsweise einen Kommentar abgeben unter jedem Beitrag. Und ihr habt auch die Möglichkeit, uns anzurufen. Die Telefonnummer dazu verrate ich euch gleich. Wenn du sie gefunden hast. Genau, das ist für Berlin die 030 202 36803. Und natürlich wieder der Hinweis, am Tage auch kostenlos. Einfach ins Kontaktformular gehen im Blog und da stehen alle weiteren Infos. Das Jahr ist rum, René. Genau. Und ein Highlight war ja zum Beispiel, dass man über den Blog jetzt kostenlos mit uns telefonieren kann. Genau. Aber das war nicht das erste Highlight in diesem Jahr. Das erste Highlight war, wenn ich mich recht entsinne, die Geschichte, dass der Blog gestartet ist. Genau, weißt du noch, wann das war? Das war im März. Genau, ich glaub, Mitte ich März, glaube ich, oder Anfang März? Ja, ein halbes Jahr habe ich, glaube ich, auf dich eingeredet. Ja, ey, jeden Tag, es gab keine anderen Themen mehr, bis ich mich irgendwann habe breitschlagen lassen. Ja, oh, und Gott sei ich muss Dank. Dir ehrlich sagen, ich habe es nicht bereut. Eben, sehe ich genauso. Aber ich hätte nie damit gerechnet, dass das so einschlägt. Ja, was war denn der erste Einschlag dann, der dann folgte? Der erste Einschlag war eigentlich dir zu verdanken auch. Du hattest über den Podcast von Angela Merkel berichtet. Und ja, da hat die Süddeutsche Zeitung einfach mal drüber berichtet. Und uns zitiert, oder dich besser gesagt. Ja, eine Dreiviertelseite, ne? Genau. Zitat von mir. Ja, und immerhin, also wir haben es gesehen, einen Zugriffen. Es kamen sehr viele Leute an diesen Tagen, wo dieser Artikel erschienen ist, zusätzlich im Blog. Und ich denke mal, da sind auch einige hängen geblieben. Das nächste Highlight war dann im August, denn dort startete die erste Folge vom Blogcast. Und wie ihr wisst, sind wir ja jetzt schon zum Jahresende bei der 12. Folge. Und das ist auch ein kleiner Erfolg, ja, würde ich sagen. Also alle zwei Wochen seit März. Und ich denke, das wird im nächsten Jahr auch so weitergehen. Dann gab es aber noch ein Highlight. Das lag vom Interesse her viel später, als das gestartet ist. Und zwar war das der Beitrag über Familie Tschöck und den verflixten Felix, wollte ich gerade sagen, den verschwundenen Felix. Der Beitrag war ja einer der ersten im Blog, aber so richtig das Interesse kam erst viel später auf und es folgte auch ein exklusives Interview mit der Familie im Blog. Genau, das haben nur wir, denke ich. Und möchte ich mal hoffen. Ja, würde ich auch mal sagen. Ich meine, wer hat schon ein direktes Interview mit denen? Also immerhin. Wir haben es ja mit ihnen geführt. Genau, ich möchte mich da auch nochmal bei dir bedanken. Du hast dich da sehr gut engagiert. Und ja, wir tun ja alles, damit wir dort irgendwie ein bisschen, ja, wie sagt man, der Öffentlichkeit entgegenkommen. Ja, weil das Interesse war ja einfach da, wie wir gesehen haben, ne? Und es ist immer noch da. Und ich denke mal, auch im nächsten Jahr wird es so weitergehen. Ja, was hat man dann noch? Ja, die Frau mit der Zahnspange. Inge, nee. Celina. Nee, die hat ja nicht die Zahnspange, aber die gehörte dazu. Ja. Axels neue Freundin. Die Schwestern von Lisa Plenske. Genau, Lisa Plenske, verliebt in Berlin. Das war der Tag, den werde ich nie vergessen, wo wirklich die Blogstatistik explodiert ist. Ja, wo die Werbezeiten abzulesen waren. Ja, also es ist echt Wahnsinn. Kaum war Werbung, sind die Leute anscheinend alle ins Internet gestürmt und haben gesucht und gesucht, wen sie nun heiratet. Und weißt du jetzt endlich, wen sie geheiratet hat? Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe es mittlerweile wieder vergessen. Ich auch. War es David? Na, man kann es ja nochmal nachlesen. Genau. Hast du die Beitragsnummer noch im Kopf? Natürlich nicht. Wen heiratet Lisa Plenske? Das war der Titel des Beitrags. Könnt ihr nachsuchen, dann landet ihr direkt dort. Und da steht auch nochmal, wie es ausgegangen ist. Aber die eingefleischten Fans wissen es ja hoffentlich. Ja, und viel interessanter sind in dem Zusammenhang natürlich auch die Kommentare auf dem Beitrag. Da nochmal vielen Dank an Celina und Inge. Inge hieß sie, ne? Hieß sie Inge? Ich glaube ja. Kommt mir ein bisschen bekannt vor. Ja, Inge. Es ist sehr lustig, sich das mal durchzulesen. Eine der Frauen, die nie mit mir zusammenkommen würde wollen. Ja. Warum, kann man dort lesen. Genau. Ja, und dann ein nächstes Highlight war jetzt zum Jahresende das Blockspiel vom Deutschlandradio Kultur, wo wir halt auch mit dabei waren. Und wie ihr wisst, haben wir Platz 2 belegt und sind in einer späteren Folge sogar auszugsweise gespielt worden. Ja, wir haben den Sprung in den Äther geschafft. Genau, wir sind in alle Welt gesendet worden. Ja, der Traum vom Radiosender ist, vom Piraten-Radiosender ist somit begraben. Ziel erreicht, würde ich sagen. Mission erfolgreich. Können wir jetzt aufhören denn? Nee, mit dem Podcast natürlich nicht. Jo. Ja, das war das Jahr 2006, René. Nicht mehr lange, dann ist 2007. Ja. Meine, was können wir da erwarten? Was können wir unseren Zuhörern und Bloggern und Kommentatoren, ja, versprechen fürs nächste Jahr? Was erwartet sie? Nächstes Jahr haben wir uns ja schon lange vorgenommen, mal das Design ein wenig umzustellen. Im Moment hat es... Genau, das kommt auf jeden Fall. Der Faktor Zeit hat im Moment noch ein bisschen da gebremst, aber wir schauen, dass wir das auf die Reihe bekommen. Ja, und da können wir ja an der Stelle auch mal aufrufen, wer Ideen hat, was man unbedingt mit reinnehmen muss im Blog, der kann sich ja melden. Kontaktmöglichkeiten habt ihr. Ja, was haben wir noch vor? Ja, im März steht natürlich der erste Geburtstag vom Blog an. Ach, da müssen wir uns ja was einfallen lassen. Oh Gott, das wird teuer. Ja, und zwar wird das teuer, weil die GEMA hat uns immer noch kein grünes Licht gegeben. Wir haben ja schon eine Idee gehabt. Wir würden ja gerne mal was Musikalisches einwerfen, aber das hängt im Moment noch an der GEMA. Mal gucken, ob nach dem Jahreswechsel da irgendeine Reaktion kommt und wir in die Richtung mal was unternehmen können. Das wäre doch was, Stefan, oder? Eine positive Reaktion. Ja. Wollen wir mal hoffen. Ja, dann gibt's auf jeden Fall eine neue Serie im Blog. Neben dem verrückten Briefkasten und dem Blogcast gibt's dann wohl auch das Art Battle, wo du ja tätig sein wirst drin. Richtig. Also ich habe ja in der Vergangenheit schon an anderer Stelle beim Art Battle mitgemacht und ja, da die Pizzi ja auch zeichnerisch sehr begabt ist, wie ich gesehen habe, wollten wir einfach mal den Versuch starten und dann werden wir mal den Stift in unserem Blog schwingen. Ja, und also ich sag mal voraus, gegen Pizzi hast du natürlich keine Chance. Also muss ich, ja, glaube ich auch, aber ich werde mich der Herausforderung auf jeden Fall stellen. Genau, du kannst uns ja alles eines Besseren belehren. Das wird mir schwerfallen, aber ich gebe mein Bestes. Und ihr könnt natürlich, oder besser gesagt, ihr werdet die Möglichkeit haben, da auch einiges an Mitbestimmungsrecht zu haben, was den Art Battle betrifft. Lasst euch überraschen. Also Pizzi und ich haben uns da schon so ein paar Ideen ausgekaspert. Ich glaube, das wird ganz lustig. Da gehe ich doch mal von aus, würde ich sagen. Ja, und dann kommt vielleicht noch die ein oder andere Überraschung auf euch zu. Das können wir schon mal versprechen an der Stelle. Also einfach 2007 immer mal in den Blog schauen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ja, die dritte Staffel vom verrückten Briefkasten, die schieben wir natürlich auch noch nach. Der ist ja seit Januar, ist die zweite Staffel ja erstmal vorbei. Und ihr könnt die alten Folgen oder die alten Briefe natürlich trotzdem noch im Blog nachlesen, wer die Zeit bis zur dritten Staffel nicht überstehen wird. Ja, Weihnachten ist vorbei, hatten wir schon erwähnt. Aber wir hatten ja für unsere Blogger ein besonderes Geschenk. Und zwar dürft ihr, liebe Blogger, in dieser Folge auch mal zu Wort kommen. Ja, 2 Minuten Ruhm für jeden. Genau, ihr werdet berühmt. Wir bringen euch groß raus. Na, so schlimm ist es nicht, aber wir haben einige Resonanz bekommen und wollen heute die Kommentare von Axel, Susanne, Pizzi und Dirk einmal hier im Blogcast präsentieren. Und anfangen werden wir mit Axel. Axel, für alle nochmal kurz zusammengefasst, ist der Linux-Experte im Blog. Axel rennt sozusagen auch, er joggt regelmäßig, ist unser Läufer und vielleicht schafft das ja 2007 auch zum Berlin-Marathon, wir sind gespannt. Und seit der Blogger-Party wissen wir auch, dass Axel den Spitznamen Bierkönig trägt. Du erinnerst dich sicher. Ja. Und ja. Axel ist jetzt auch hier, ne? Genau, Axel ist hier. Und gleich mal eine Frage an Axel, weil Bloggen ist ja für dich auch was Neues in deinem Leben im Jahr 2006 gewesen. Es gibt aber noch ein anderes Novum. Du warst mit deiner Freundin im Urlaub an der Nordsee, stimmt's? Genau, Stefan. Und die Nordsee war für uns halt auch eine ganz neue Erfahrung. Kannten wir bisher auch nur aus dem Fernsehen, also wir waren bisher immer an der Ostsee oder am Mittelmeer gewesen. Und wir haben dort eine Ferienwohnung gemietet in Dornumersiel an der Nordseeküste halt in Ostfriesland und haben von dort Tagesausflüge meistens mit dem Fahrrad unternommen, waren auch mit dem Schiff auf 3 Nordseeinseln. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen trivial an, dass man mit dem Schiff auf eine Insel fährt, aber das ist halt nicht immer so. Man kann auch durchaus zu Fuß auf so eine Insel gelangen. Zum Beispiel bei der Insel Baltrum, da sind wir morgens mit dem Schiff hingefahren, haben uns den Tag über die Insel angeguckt und sind dann abends unter fachkundiger Führung circa 3 Stunden zurück zum Festland gewandert. Was besonders beeindruckend eigentlich war, wir sind dann durch die Fahrrinne durchgewartet, durch die wir morgens halt mit dem Schiff auf die Insel gelangt sind. Die war da circa oberschenkeltief, für kleinere Leute halt auch hüfttief, also man sollte da schon Sachen anziehen, die auch ruhig nass werden dürfen. So, aber ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, denn vielleicht haben einige Leute diesen Beitrag auch noch gar nicht gelesen, beziehungsweise die 4 Beiträge über unseren Nordseeurlaub. Und es beginnt mit der Beitrags-ID 713. Da kann man das alles nochmal nachlesen. Ja, oder man lässt es halt. Man liest es halt nicht. Stefan fand ja die Beiträge viel zu lang. Hat immer gesagt, oh, das kann man sich gar nicht alles durchlesen. Schreibt doch lieber kürzere Beiträge. Aber dann wären es ja auch vielleicht 20 Beiträge geworden. Und das will ja auch keiner ernsthaft alles lesen. So, das soll es von meiner Seite erstmal gewesen sein. Ich wünsche allen Hörern, auch im Namen von Jana, ein gutes Jahr 2007. Ja, und dann vielleicht bis zum nächsten Blogcast. Hörst du drin? Ja, danke, Axel. Genau. Noch ein kleiner Nachsatz. Du hattest erwähnt, Axel, dass lange Beiträge irgendwie, dass mir die nicht so passen. Ja, in gewisser Weise hast du da schon recht, weil lange Beiträge schrecken halt auf den ersten Blick ab. Aber letztendlich ist es euch auch überlassen, ob ihr kurze oder lange Beiträge schreibt. Ja, lange Beiträge muss man halt immer konzentriert und in Ruhe lesen. Das hat man bei dem Urlaubsbeitrag gemerkt. Aber ich habe dennoch alles gelesen. Das kann ich dir versprechen, Axel. Ich habe auch gelesen. Genau, weil es ist ja auf jeden Fall auch interessant, was er da so erlebt hat. Wir empfehlen natürlich immer, jedem nach dem Motto zu schreiben, in der Kürze liegt die Würze. Das liest sich dann halt besser, aber ist natürlich keine Vorschrift. Ne? So. Ja, und dann kommen wir gleich zu unserem Power-Pärchen. Ich wollte sagen, Frauenpower. Frauenpower, genau. Susanne und Pizzi, ne? Also, die beiden, für alle, die es nicht wissen, sind Schwestern. Ja, und die haben uns auch was geschickt und ich würde sagen, da hören wir doch mal rein. Internet Girl, we were so happy until my PC died. Got disconnected. Alle Schäpes des Blogs, vereinigt euch. Ach so, sind ja nur wir drei lustigen zwei. PC und Susanne. Susi aus dem sonnigen Neukölln. Und da wir ja quasi verwandt sind, dachten wir uns, hey, machen wir unseren Rückblick doch einfach mal zusammen, ne? Ja, genau. Okay, da Patricia und ich das ja zusammen machen und wir uns ja beide einzeln äußern können und wollen, werde ich einfach nochmal sagen, wie das Jahr für mich war. Und zwar eigentlich ganz schön schnell vorbei, ist ziemlich viel passiert, auch so familiär. Und ja, aber ansonsten finde ich, das beste Highlight eigentlich war, dass wir eine neue Wohnung gefunden haben und jetzt dann auch umziehen in 2007. Und ich wünsche euch allen, den Bloggern, den Schreibern, den Lesern und allen, die so drumrum sind, ein gesundes neues Jahr und viele positive Dinge, die noch so kommen. Ja, ansonsten viel Spaß fürs neue Jahr. Ja, also da kann ich mich meiner Schwester mit den letzten Wünschen nur anschließen. Ich wünsche auch allen Bloggern und so weiter und so fort ein gutes neues Jahr. Und ich werde jetzt auch nochmal ein paar Highlights hervorheben aus dem Jahr 2006. Ja, also mein Highlight des Jahres war, dass ich das Abitur bestanden habe und dass ich auf der Abiturfeier eine Rede halten durfte und eine tolle Medaille bekommen habe. Das habe ich mir schon seit der Vorschule gewünscht und das ist dann auch in Erfüllung gegangen. Ja, genau, das war toll und ja, dass ich mich auch noch im Jahr 2006 zu einem Neuanfang im Jahre 2007 entschieden habe. Das war für mich auch noch ein ganz besonderes Highlight und ich freue mich, dass ich mich dazu durchgerungen habe. Ja, das war es dann auch schon. Also bis dann und Tschüssikowski, wir schreiben uns. Tschüss! Ja, danke euch zweien und wäre ich Kurt Krömer, würde ich jetzt sagen, seitdem Pizzi und Susanne in Neukölln wohnen, hat Neukölln 3 Sonnen. Oh, das hast du schon gesagt. Ihr erinnert euch sicher. Ja. Ja, also euch beiden, zumindest Susanne, viel Spaß in der neuen Wohnung und Pizzi, viel Erfolg bei der Umsetzung deines Neuanfangs. Vielleicht berichtest du ja mal drüber. Wir drücken die Daumen. Genau. Ja, und dann hatten wir noch ein Feedback, René. Ja, und zwar haben wir jetzt Dirk am Telefon, denn der wollte unseren Zuhörern auch noch was mitteilen. Dirk, erzähl. Ja, hier ist der Dirk. Ich wollte noch meinen persönlichen Jahresrückblick geben. Wie Stefan ja aufgerufen hat, sollte man so ein paar Highlights des Persönlichen irgendwie noch kurz kundtun und vielleicht einen kleinen Ausblick oder so. Also mein Highlight des Jahres war auf jeden Fall die Fußball-WM. Die Fanmeile war natürlich ein bisschen übertrieben voll, aber war einfach eine tolle Begeisterung in Deutschland. Alle haben sich gefreut auf die Fußball-WM und dann wäre sowieso der Weltmeister der Herzen geworden. Dann natürlich, wie nicht anders zu erwarten, Alba, die momentan, glaube ich, auch Tabellenführer in der Bundesliga sind, was auch immer Spaß macht. Vielleicht kann ja der eine oder andere mal, wenn er mal Lust hat oder so, mal mitkommen. Wie Amano schon angedeutet hat, hat sie aber auch mal Lust, irgendwie mitzukommen. Stefan ist ja sowieso schon begeistert. Schauen wir mal, was sich da so im neuen Jahr alles so gestalten wird. Ja, dann auf jeden Fall die Blogger-Party, um alle anderen Leute mal kennenzulernen, offline. Die, wo man so noch nicht kannte. Stefan kennt ja viele aus seiner Firma. Ja, ansonsten, die Pyronale war noch ein gutes Highlight, so für die Kamera, die ich mir dieses Jahr gekauft hatte, um das mal ein bisschen auszuprobieren. War auch sehr schön, soll jetzt jährlich stattfinden. Wird also 2007 werde ich wahrscheinlich auch wieder mit dabei sein. Außerdem wollte ich noch alle neuen Leute, die ich so dieses Jahr kennengelernt habe, die mich kennengelernt haben, wollte ich an dieser Stelle einfach mal grüßen. Dass ja einfach, dass man guckt, was so nächstes Jahr alles so wird und dass man sich irgendwie mal trifft und so. Mal gucken. So, dann wollte ich auf euch auf jeden Fall noch ein frohes, neues, vielleicht auch raucherfreies neues Jahr wünschen, 2007. Und so ein Vorausblick. Naja, also ich bin wahrscheinlich wieder ein bisschen als Freiwilliger unterwegs. Wahrscheinlich das Event wird wahrscheinlich das größte sein, wird wahrscheinlich das DFB-Pokalfinale am Olympiastadion sein. Schauen wir mal, vielleicht bin ich dabei, vielleicht kann ich auch ein paar Fotos machen. Schauen wir mal, ne? Also ich freue mich auf jeden Fall auf neue Beiträge, auf neue Blogcast-Beiträge und auch auf rege Beteiligung aller Blogger und Kommentarschreiber. Also ein fröhliches neues 2007 und man sieht, man hört und man schreibt miteinander. Alle klar, tschüss. Okay, danke Dirk. So, Stefan, was war denn eigentlich dein Highlight in 2006? Ja, also Highlight, die größte Veränderung in meinem Leben war natürlich der Blog. Wir hatten ja schon erwähnt, du hast mich so lange getriezt und gedrängelt, bis ich einfach nicht mehr konnte und mein Okay für den Blog gegeben habe. Ja, und der Zuspruch und Erfolg zeigt natürlich, dass es eine richtige Entscheidung war. Ja, und ja, ansonsten hat sich eigentlich nicht viel getan dieses Jahr. Ja, am Anfang, du erinnerst dich sicher, René, auch, gab es einen kleinen Paukenschlag in Sachen Freundschaft. Ja. Da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Nee, hat auch mit niemandem zu tun, den jetzt, der irgendwie mit in Verbindung mit dem Blog oder so steht, damit ihr nichts Falsches denkt. Das genau. Ist eine ganz private Sache von Stefan. So sieht's aus. Ja, und gehört allerdings natürlich zu meinem Leben, ne, dieses Jahr. Ja. Die Fußball-WM ist natürlich unvergesslich und ich glaube, das war auch für mich persönlich das größte Highlight, das weil eine Fußball-WM im eigenen Lande, so ging es ja Dirk auch, ist einfach unvergesslich. Und die Sommermonate waren wirklich, man muss mal sagen, die geilsten, die ich je erlebt habe, weil Fußball ohne Ende, also ja. Da geht's einem doch blind. Also würde ich das sagen. Kann selbst ich als Nicht-Fußball-Fan total unterschreiben. Also das war wirklich eine Geschichte, da kann man froh sein, dass man das miterlebt hat. Ja, und wie man immer so schön sagt, das wirst du später auch nochmal deinen Enkeln erzählen. Sicher. Weißt du noch, 2006, als Matarazzi, nein, du weißt schon, ja. Im Finale. Ja, und ein Highlight darf man natürlich nicht vergessen. Ich bin zum 4. Mal Onkel geworden und deshalb war Weihnachten auch so teuer. Ja, vielleicht geht Weihnachten auch so. Es war ja auch so teuer, das möchte ich auch mal an der Stelle erwähnen. Du hast ja nicht nur deine Familie beschenkt, es lag ja auch unter unserem also meinem Julias und Leos Weihnachtsbaum etwas von dir und ich weiß auch, dass ich nicht der Einzige bin, der aus nicht familiären Kreisen etwas bekommen hat. Du hast ja auch einige der Kollegen beschenkt und dafür möchte ich mich an dieser Stelle sicher auch im Namen der, die beschenkt wurden und nicht zu deiner Familie gehören, sehr bedanken. Naja, ich hab's gern gemacht, war eine Kleinigkeit und naja, man macht es halt für sehr liebe Kollegen und Freunde. Siehst du, das war gleich ein Highlight für mich gewesen dieses Jahr, von Stefan beschenkt zu werden. Was habe ich denn eigentlich gekriegt von euch? Nein, wir machen weiter. Nee. Doch, weil das Jahr ist letztendlich schon wieder vorbei. Ne? Und falls du jetzt fragen solltest, was ich mir für 2007 vorgenommen habe, rauchen kann ich nicht aufhören, weil ich rauche ja nicht. Und ja, eigentlich weiß ich nicht so richtig. Ich warte mal ab, was kommt. Ja. Vielleicht fällt mir noch wie was für dich ein. Wie sieht es mit beruflichen Veränderungen aus, René? Mit beruflichen Veränderungen? Ja, muss ich mal gucken. Also, ich habe ja dieses Jahr auch ein paar Highlights gehabt, die ich mal erwähnen möchte. Bevor genau. wir auf jetzt die Veränderungen zukommen. Also, ein Highlight, was mir noch ganz tief in den Knochen steckt, ist, dass ich die Saison mit dem American Football Team Berlin Thunder verbringen durfte. Das war wirklich ein absolutes Highlight für mich und eine super Erfahrung und ich hoffe, dass das dieses Jahr wieder klappt. Dann war natürlich, der Blog kam dazu, ist ja nur ein weiteres Webprojekt von vielen, aber eins, wo ich jetzt mittlerweile auch sehr viel Zeit und Herzblut mit reinstecke. Da sind wir dir auch sehr dankbar. Ja, dann, ich bin ja seit diesem Jahr verlobt. Da kann ich euch erzählen, ich musste René da vor dem Blogcast, vor der Aufzeichnung daran erinnern, dass es ja bestimmt ein Highlight für ihn war. Ja, und ich habe Julia gefragt, was sie dieses Jahr für ein Highlight hatte und ihr ist es auch nicht eingefallen. Ja, wir sind halt schon so lange und so fest zusammen, da macht zum Ring auch nicht mehr viel aus. Ja, ein weiteres Highlight war natürlich auch unser Umzug gewesen, an dem du ja auch deinen Anteil hattest. Ich habe die Videoaufnahmen noch nicht ausgewertet. Ja, mal schauen, vielleicht werde ich da ja mal was bei YouTube reinstellen. Und was gab's noch? Also es gab so viele Highlights. Ja, die PSP war natürlich auch ein Highlight für mich, dass die seit einigen Tagen endlich auch benutzbar ist. Ja. Ist es mit Leuten, die eine PSP haben, auch so wie mit Singles, die eine neue Freundin haben, dass sie dann keine Zeit mehr haben? Ich habe eher die Befürchtung, dass sich die PSP einsam fühlen wird. Weil ich habe eigentlich nicht so die Zeit zum Spielen, aber mal gucken. Naja, auf jeden Fall bin ich mir sicher, du wirst Peter jetzt öfters treffen. Ja, das Problem ist, dass wir da andere Ansichten haben, was Spiele betrifft. Das kann man auch in dem... Der eine Beitrag zeigt das ganz gut, wo er fragte, was für ein Spiel das ist, was ich gekriegt habe. Und das hat ganz deutlich gezeigt, dass wir so da irgendwie völlig verschiedene Interessen haben. Ist halt einfach mal, um ein wenig Abwechslung vom Alltag richtig, zu haben für dich. Richtig. Und kein Hauptberuf. Nein. Sozusagen. Ja, ja, das war es eigentlich schon von meinen Highlights. Und ich kenne noch jemanden, der auch sehr, sehr viele Highlights in diesem Jahr hatte. Und da du diese Person besser kennst als ich, würde ich sagen, erzählst du uns das am besten. Genau. Ihr erinnert euch sicher, gehört auch zu unserem Bürgerteam. Die Sarah ist, hat sich einen großen Traum erfüllt dieses Jahr. Hat jahrelang Geld gespart, um endlich mal nach Amerika zu gehen für 10 Monate. Hat es auch dieses Jahr erfolgreich geschafft und hat dort jetzt auch Weihnachten gefeiert. Sie hat sich übrigens über unsere Karte sehr gefreut, René. Wir hatten ihr eine Karte geschickt zu Weihnachten und die ist rechtzeitig angekommen. Und ja, ich denke mal, das schönste Geschenk auch in Amerika für Sarah. Und jetzt kommt, sie hat nämlich kurz vor Weihnachten ihren Führerschein gemacht. Und dazu gratulieren wir dir recht herzlich, Sarah, an dieser Stelle. Und ja, da müssen wir aufpassen, wenn du wieder in Berlin bist, dann müssen wir vorsichtig auf die Straße gehen. Ja, nein, das war nur ein Scherz. Zu der Karte noch. Sie hatte sich, glaube ich, auch dafür bedankt, dass sie die ganzen Blogger unterschrieben hat. Ne? Genau, das fand sie sehr süß sozusagen. Also war eine schöne Überraschung. Den Dank sollten wir weitergeben an die Blogger auch. Genau, liebe Grüße an alle Blogger und vor allen Dingen an die, die das noch geschafft haben, auf der Karte zu unterschreiben. Ging leider aus Zeitgründen nicht, dass alle unterschreiben konnten, aber wir haben es trotzdem gemacht. Ja, und Glückwünsche für Sarah nehmen wir natürlich auch gern jetzt noch entgegen, also bezüglich des Führerscheins, über unsere normalen Standard-Kontaktmöglichkeiten. Stefan. Genau, die du jetzt, okay, dann mach's ich's wieder. Ja, schreibt einfach eine Mail an blog@uber.de, nutzt das Kontaktformular, dort könnt ihr auch kostenlos anrufen am Tag, beziehungsweise kommentiert die Beiträge oder ihr ruft an unter Berlin 030 202 368 03. Ein Kommentar haben wir auch bekommen zum Thema Max on Air. Ihr erinnert euch, der Beitrag drahtloses Internet für Berlin-Pankow. Allerdings haben wir ein kleines Problem mit diesem Kommentar. Ja, der ist ein wenig zu harsch. Also wir würden euch bitten, dass wenn ihr Kommentare abgebt, dass ihr nicht beleidigend werdet. Also, wir können mal kurz sagen, worum ging es in dem Kommentar? Also, die Information, die ist ja schon interessant, die darüber kam, aber mit der Wortwahl und den Beleidigungen werden wir nicht veröffentlichen. Ja, also, um es kurz zusammenzufassen, diejenige Person hat sich halt Max und er bestellt, dieses drahtlose Internet. Und ja, leider hat es nicht so geklappt, wie es vorgegeben wird, wie es die Theorie vorgibt. Und ja, wie er schreibt, geht sein Rechner jetzt wohl nicht mehr. Und er hat dort sehr unsachliche Worte benutzt, ja, und um das auszudrücken. Das wäre immer interessant, sowas als Audiokommentar dann zu bekommen. Da würde ich mir das glatt überlegen, ob man sowas nicht spielt. Ich habe 200 Puls! 200 Puls habe ich! Ne? So. Genau. Das wär's doch mal. Also an dieser Stelle einen schönen Gruß an die IT Consulting Berlin Webdesign und Webseite. Ja. Nächstes Mal ein bisschen. Den Namen kann man ja ruhig nennen. Natürlich. Genau. Also den Beitrag, den... Ihr könnt ja nochmal versuchen, oder wie war sein Name? Vorname? Ja, steht hier nicht. Steht nicht da. Auf jeden Fall kann derjenige ja gern nochmal einen Kommentar verfassen. Und man kann sich ruhig ärgern in dem Kommentar, aber wie gesagt, Beleidigungen wollen wir da nicht haben. Nee, sowas wollen wir nicht. Genau. Ja, und an dieser Stelle nochmal ein Tipp für die Kommentarschreiber. Es ist immer besser, wenn man eine gültige E-Mail-Adresse angibt, weil sonst landet man möglicherweise nicht da, wo man landen sollte, im Freischaltordner. Ja. Wir benutzen die E-Mail-Adressen wirklich für nichts. Also die werden vom Blogsystem und dann ist gut. Also die werden höchstens dafür verwendet, um denjenigen zu seinem Kommentar nochmal anzufragen, gerade in so einem Fall. Um da Sachen nochmal gerade zu stellen. Ja. Egal. Geburtstagskinder stehen jetzt. Genau, diesmal haben wir nicht viele. Eigentlich gar keine. Aber eine wichtige Person können wir noch nachträglich gratulieren. Wir haben es ja angekündigt schon im letzten Podcast. Und zwar hatte Julia Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum 20. Ja. Happy zum Birthday. 29. Julia nachträglich. Ja. Ey, man verrät doch das Alter nicht. Na, Julia ist nicht 29, das war nur ein Scherz von mir. Wir können ja einen Piepton rüber machen. Ja, übrigens, das Geschenk konnte ich auch vor einigen Tagen mit Julia teilen. Julia ging durch die Regale und sagte, das und das verschwand in der Umkleidekabine und ich durfte das dann alles tragen und bezahlen. Nee, bezahlt habe ich es ja vorher schon. Ja, Julia hat quasi mit meinem Geld bezahlt. Aber eigentlich wollte ich das mal im Vergleich zu dem Hosenverkauf, den ich mal von mir geschildert habe, stellen. Mal gucken, vielleicht kommt da noch ein Beitrag nachträglich. Schauen wir mal. Da wird dann abgerechnet. Nee, das wäre mal das Paradebeispiel, wirklich den Unterschied zu sehen, wie kaufen Männer ein und wie Frauen. Ich kann mir vorstellen, dass der Bericht über den Fraueneinkauf deutlich länger ist. Ja. Wahrscheinlich. Mit Sicherheit. Ja. Aber wenn wir schon mal rückblicken, was macht denn eigentlich der Jahresrückblick? Ja. Was war denn das Top-Thema? Das interessiert doch bestimmt sämtliche Leser und Zuhörer vom Blogcast. Richtig, und ich denke mal, einige werden sicherlich auf den Jahresrückblick in dieser Ausgabe gewartet haben, weil wir haben ja im Moment diesen Jahresrückblick-Overkill. Also man wird ja von allen Seiten zugedröhnt mit Jahresrückblicken. Ja, und wir machen das, wenn es stiller geworden ist. Wir machen unseren Jahresrückblick quasi, wenn das Jahr wirklich komplett rum ist. Weil vielleicht passiert da jetzt noch was. Es sind ja noch ein paar Minuten bis zum Jahreswechsel und es kann ja noch was passieren. Wir müssen uns beeilen langsam, weil ist gleich soweit. Ja, also der wird auf jeden Fall, der Jahresrückblick kommt, aber erst in der nächsten Ausgabe. Da habt ihr einen Grund, beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Ja. Neben vielen anderen natürlich. Stefan, wollen wir die Zeit jetzt mit Warten verbringen? Wollen wir jetzt bis 0 Uhr? Ne, ich guck gerade mal auf die Uhr. Es ist nicht mehr lang. Ich würde sagen, Sekt haben wir schon eingefüllt. Ne? Und ja, ich denke mal, wenn wir jetzt was trinken, dann können wir eh nicht mehr moderieren. Also würde ich sagen, können wir uns eigentlich schon verabschieden fast. Und ich würde sagen, ihr hört nach dem Countdown auf jeden Fall noch die Outtakes. Das lohnt sich immer, dran zu bleiben. Und ansonsten sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Wir hoffen, ihr hattet Riesenspaß, wie immer. Wir freuen uns auf euch. Freuen uns auf euch. Ja, immer. Sagt immer euren Freunden Bescheid. Wir können jeden Fan gebrauchen. Ja. Na? Ja, und dann... Ja, sehen wir mal zu. Oh, René, jetzt geht's langsam los. Noch 12 Sekunden. 11 Sekunden. 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Prost Neuer! Prost Neuer! Prost daran! Hey! Ja, also wie gesagt, ja, euch ein gesundes und erfolgreiches 2007. Genau. An alle Blogger, Leser, Kommentatoren und Freunde des Blogs, alles Gute fürs neue Jahr, vor allem Gesundheit, Arbeit und mögen doch all eure persönlichen Wünsche und Vorhaben auch in Erfüllung gehen. Und wir freuen uns auf viele schöne Stunden im Blog und natürlich beim Blogcast hören, selbstverständlich. Ja, ganz, ganz wichtig, ne? Hörst darin. Genau, wir feiern jetzt noch ein bisschen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Best and the brightest, served up daily by the sharpest minds in content delivery, Podshow and Limelight.